Und das ist der Herr, um den es geht. Thomas Münzer. Heldrungen, Kannawurf, Mühlhausen, Bad Frankenhausen. Orte zwischen Harz und Thüringer Becken. Kernland der Bauernkriege. Das weiß ich schon, der Thomas Münzer war der Anführer der, unserer damaligen Bauern, ja, die sich erhoben haben gegen die Obrigkeit. Und hier oben soll es dann zum Showdown gekommen sein. Fast 500 Jahre danach schicken wir Alessandro Bosetti dorthin. Jede Zeit hat ihre Revolutionäre. Bosetti kommt aus Italien. Das ist ein Mensch gewesen, der ist Klangkünstler. Rhetorisch wahrscheinlich gut war. Und wir waren neugierig, was ihm die Leute an Unstrut und Kyffhäuser wohl erzählen über ihr Bild von Thomas Münzer. Der die Probleme erkannt hat, nur nicht gewusst hat, weil er kein Militärmensch war, wie geführt werden muss und wie muss ich durchführen. Bosetti mietete sich ein kleines Zimmer in einem alten Schloss. Halb verfallen, halb liebevoll saniert. Weil was ihm vorschwebte, war zur damaligen Zeit nicht machbar, das ging nicht. Von dort erkundete er die Gegend. Mit einem Fahrrad, das ihm jemand im Dorf geliehen hat. Sehr alt, sehr schwer und sehr blau. Das konnte ja nicht klappen. Münzers Land. Collagen aus einem deutschen Abseits. Feature von Alessandro Bosetti. Thomas Münzer wurde als Vorkämpfer des Sozialismus und Kommunismus praktisch glorifiziert. Ja, wir kennen das ja. Wir sind ja in der DDR hier noch groß geworden. Das sagt uns gleich alles. Also wir wissen dann ja Bescheid über den Bauernführer Thomas Münzer. Der erste frühbürgerliche Revolutionär. Das war er bestimmt nicht, gell? Das war der Kirchenmann eigentlich. Nee, der war Prediger. Der hat gepredigt. Und ich meine, diese Fürstenpredigt, der hat ja irgendwie in Eichstätt mal diese Fürstenpredigt gehalten. Das war doch in Ordnung. Ein Reformator, der immer ein bisschen am Rand abgehandelt wird, aber zu Unrecht, weil er noch vor Luther den Ablasshandel gegeißelt hat, zum Beispiel. Und auch vor Luther seinen Gottesdienst in deutscher Sprache abgehalten hat. Das weiß man auch kaum. Zuerst war er Anhänger Luthers, dann hat er aber sehr schnell eine eigene Theologie entwickelt und sich dann von ihm entfernt. Und dann mochten sie sich irgendwann nicht mehr. Er war ja ein Mitkämpfer von Martin Luther. Und dann sind sie zerstritten, gell, und haben sich getrennt. Eine Art Hassliebe, würde ich sagen. Luther hat das nicht vertreten, was Münzer vertreten hat. Der Münzer war radikaler. Also, da ging es deftig zu, würde ich sagen. Ein beschissener Prophet oder ein Lügengeist oder der Satan. Ne? Also so ging man sich da gegenseitig an. Er hat es ausgesprochen, so wie es ist. Der hatte Rad ab. Echt, Rad ab. Bedeutet? Na, verrückt. Ein Visionär. Ja. Vision. Er war zu gewalttätig, oder zumindest die Anhänger, das war zu gewalttätig. Die haben unterwegs sogar Dörfer geplündert, die nicht mit ihm mitmachten. Das sind ja nur Fanatiker. Wenn ihr jetzt nicht mit Hausbrätchen anfangen oder sowas. Das könnte man ja auch so nennen, wenn man das will. Eigentlich das wollte man haben, was wir alle wollten. Also zumindest das Volk, was das Volk gerne wollte. Keine Unterdrückung. Phantombild. Phantombild. Das ist das erste so wie ein Phantombild. Und ein Phantombild. Wer war er? Und ein Versuch, die als Mosaik diese Gesicht zu rekonstruieren. Weil gibt es kein Gesicht. Das ist auch diese Bilder von Münzer, das sind viel später entstanden. Ne? Er war auf jeden Fall ein Mann, der auch das getan hat, was er gesagt hat. Ein Mann, der eigenständig denkt, dann leider aber irgendwann ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hat. Also er war ein Mann, der, wie zu seiner Zeit sehr üblich, an die Apokalypse geglaubt hat, an den nahen Untergang der Welt. Und das war eigentlich sein Antrieb. Wer ist sie? Sie ist Susanne Wendt und sie ist eine Historikerin und sie arbeitet mit Thomas Müller, das ist ein Direktor von von dem Museum in Mühlhausen. Und das war eigentlich sein Antrieb. Also er hat sich als Botenläufer Gottes gesehen, also als jemand, der von Gott beauftragt wurde, eine Mission auf Erden zu erfüllen. Er hat sich als Prophet empfunden und wollte dabei helfen, die Gottlosen von den wahrhaft Gläubigen zu trennen. Man sieht oft ein Bild, das ist ein Druck vor einer, wie heißt das so? Incisione, Engraving. Gravur oder, ein Holzstich ist es eigentlich, glaube ich. Holzstich, also ein Holzstich, ja genau. Und das ist, gibt es eine, die sehr bekannt, auch auf Wikipedia kann man das sehen. Aber das ist im Grunde, glaube ich, 50 oder 60 Jahre später entstanden. Und tatsächlich ist nicht deutlich bekannt, wie groß er war und wie er aussah. Es ist sehr unbekannt. Einfach wie sein Gesicht war. Gibt es keine direkte Porträt. Und dieses Bild, was da, ich glaube, wirklich am Ende des 16. Jahrhunderts entstanden ist, das war ja auch, glaube ich, Teil so einer Schmähschrift, ne? So einer Polemik, wo geschrieben wurde, was das für ein übler Kerl gewesen sei. Ja, genau. Und dementsprechend ist das ja auch so gemalt, ne? Dass dieses ursprüngliche Bild, das erste Bild, was es von ihm gibt, das zeigt ihn eigentlich als sehr hartherzigen, fast schon so feisten. Ja, er ist ein bisschen, er sieht ein bisschen so aus, also streng und ein bisschen Psycho. Und aber er war immer sehr negativ beschrieben früher, in die Zeit gerade danach die Reformation. Er war ein sehr negatives Vorbild. Und in DDR-Zeiten, das war das Gegenteil. Er war ein Held und war ein Vorgänger von Sozialismus. Und hier geht es darum, wie Münzer vor allem in der DDR rezipiert wurde. Ne? Also das geht bis zu ganz skurrilen Dingen wie hier Streichhölzer oder Aufnäher und natürlich Medaillen und Plaketten und Münzen. Naja, das Zweite ist, es geht um DDR, weil es war schon wichtig für DDR und es wurde sehr benutzt. So ist ja diese Rezeption zu Ostzeiten gewesen. Also als wäre das so richtig. Die lebt in einem kleinen Dorf, die ist neben Kannawurf, neben Aldrungen. Wie heißt denn Dorf? Gorsleben. Gorsleben, genau, neben den Fluss. Und Struth. Neben den kleinen Fluss, die heißt Umstrut. Und er hat mich viel gezeigt von dieser Gegend. Haben das nach der Wende dann auch mal so ein bisschen neu gemacht und so? Aber so der Geist, also so, mein, auch da oben, das, was ihr da gesehen, frühbürgerliche Revolution, so ein Quatsch, so ein Blödsinn. Thomas Münzer war natürlich in der DDR ein Nationalheld. Er wurde stilisiert als Freiheitskämpfer, als große Symbolfigur. Zu DDR-Zeiten wurde ja sehr hochgehalten. Also das war jeweils der erste frühbürgerliche Revolution in dem Sinne des Sozialismus war. Wir haben ja nur mal gewusst, sie benutzen ihn, um die Revolution, sagen, haben sie ja mal DDR mit 3R geschrieben. Die DDR hat ja diese Leute alle vereinnahmt, war aber dagegen, dass es solche Revolutionäre gab, um Gottes Willen. Ja? Wenn sowas war, da waren sie gleich dagegen und haben sie ja nun weggesperrt, diese Leute. Aber das können wir ja, das ist, mit allen haben sie das ja gemacht. Jeder war ja dann nun für diesen sozialistischen Staat zu gebrauchen und wurde vermarktet. Wer spricht da? Okay, das ist er, wie heißt er von Vorname? Klaus Mehle, glaube ich. Ich glaube, der Vorname ist Klaus. Ich will sicher sagen, sonst. Ja, er ist Klaus Mehle und er wohnt in Aildrungen. Und er ist jemand, die beschreibt eine Selbstbeschreibung als eine parteilose, die aber in die DDR erfolgreich war und immer so große so Verantwortung, Rolle gehabt. Und ich glaube, er hat in die Ernährungsindustrie gearbeitet. Und das ist ein Bierkrug aus einem Kaliwerk hier in der Nähe, Bischofferode, was den Namen von Thomas Münzer trug. Das war was ganz Typisches in der DDR. Dann sehen wir eine kleine Streichholzschachtel. Was haben wir noch? Genau, eine Streichholzschachtel aus Stolberg. Dort ist Thomas Münzer geboren worden, vor allem so also ungefähr um 1489 herum, schätzt man. Man weiß es aber nicht genau. Ein kleines Städtchen im Harz. Was sehen wir noch? Und ja, sehen wir ein Filmplakat und eine DVD-Höhle. Genau, mit einem Film über Leben und Werk Thomas Münzers. Nach Altstädt soll es gehen, Herr Pfarrer. Nach Altstädt. Mit Bar und die? Ich war mit den Pferden war ich da dabei beim Film, beim Bauern. Ja, ich meine, in der DDR, wenn da ein Film gemacht wurde, das war immer tendenziell. Ja. Ob das sich so abgespielt hat, in der Wirklichkeit damals 1525, ja, das weiß ich nicht. Ja. Und wenn dich das mit dem Münzer interessiert, also Heldrung gibt es die Wasserburg, da ist er ja gefoltert worden und dann haben sie ihn hier in Mühlhausen geköpft. Und in Mühlhausen gibt es einen Thomas Müller, der ist Chef von dem Museum. Und wenn dich das mit dem Münzer wirklich interessiert, dann gehst du zu dem und sagst einen schönen Gruß von mir und der soll dir alles erzählen. War Thomas Münzer ein wütender Mensch? Ich bin mir da nicht so sicher, ob er wirklich ein wütender Mensch war. Thomas Münzer war ein konsequenter Mann. Das kann man sagen. Konsequent ist vielleicht eine bessere Vokabel als wütend. Das heißt, er war der festen Überzeugung, dass es richtig ist, wie er handelt und dass er wusste, wie man handeln muss, um zu diesem Ziel zu gelangen, auf das er zugesteuert hat, nämlich die Verwirklichung dessen, was er als das für die Menschheit, für sich, für seine Umgebung, für die Auserwählten Gottes Richtige erkannt hatte oder erkannt zu haben glaubte. Erkannt hatte oder erkannt zu haben glaubte. Das ist gut für mich, das Deutsch zu lernen, oder? Weil das ist auch die Frage, Frage an Redaktor, warum schickst du einen italienischen Klangkünstler in diese Gegend eine Sendung über Thomas Münzer zu? Das fragst du mich gerade? Ja. Das haben sich die Leute auch gefragt, wenn die mich getroffen haben. Was hast du hier zu suchen? Wissen Sie, was mich interessiert? Wie kommt man da darauf, Radioreportagen hier in dem Gebiet zu machen? Verstehe ich nicht. Also in die Richtung ist Sachsenburg. Da liegt Sachsenburg. Das sind schon vergessene Landstriche. Also, die werden auch immer älter, die Orte werden immer älter. In Kanawurf wird in den nächsten 10 Jahren irgendwie 30% der Bevölkerung sterben, weil sie so alt sind. Und die Jugend geht weg, die geht in die Städte. Und das will ich mir nicht vorstellen, was dann aus den Orten wird hier. Ja, Kanawurf ist ein winzig kleines Dorf. Ist ein kleiner Ort, ja. Da in die Nähe von Bad Frankenhausen und Sommer da. Na ja, da sehen Sie von der Straße aus. Und früher war hier unten eine alte Ziegelei. Gorsleben, also es ist da in die Flachland. Und, hier unten, was Sie da unten sehen, hier, was so flach gebaut ist, wissen Sie? Ja. Da hat früher der Gärtner drin gewohnt. Und da ist ein altes Schloss. Von Renaissance-Zeit, die ein bisschen gelassen war und dann wurde gekauft von einem Kollektiv von Künstlern. Ich glaube, die kommen aus Leipzig und Berlin. Und, die Leute rasen jetzt nur noch an diesen Gegenden vorbei, die sind da noch mehr vergessen als vorher schon. Vorher musste man wenigstens auf Landstraßen immer mal hindurchfahren und die Orte wahrnehmen, das ist vorbei. Und hier war ganz früher von Klemann, der früher hier war, eine Schnitzelmiete, eine Zementmiete. Auch da wurde nachher Asche reingemacht und alles Mögliche. Und nachher war ein Weg aufeinander und da war noch eine. Diese Autobahnen sind toll, weil die A und B verbinden, aber die Orte, an denen das vorbeisaust, die werden eigentlich komplett rausgenommen aus den Strömungen, aus den Menschenströmen. Und nachher war noch hier links, war noch eine, nur aus Dreck, eine Schnitzelmiete. Wissen Sie, wo sie die Kuppen reingefahren haben? Unternehmen, da war von Inspektor Seidel der Garten aufeinander. Das ist ja das Armenhaus Deutschlands hier. Ich dachte mal, das wäre Mecklenburg. Aber dieser ehemalige Landkreis Artern, das ist der Landkreis mit der höchsten Arbeitslosigkeit. So Rentnerdörfer finde ich deprimierend. Also das finde ich auch ganz spannend. Also wenn man sich vorstellt, also da soll ja das Blut dieser erschlagenen 6000 halt dann bis in die Stadt gelaufen sein. Ist wahrscheinlich nicht, aber bin ich immer da so lang und dann dachte ich, wie viel Milchwagen, wie viele Leute, wie viel Blut. Ja. Also das muss schon heftig gewesen sein. Aber so richtig weiß man es auch noch nicht, ob es wirklich hier oben passiert sein sollte. Ja, man hat noch irgendwie, habe ich eine andere Stelle im Petto, aber letztendlich haben sich die Historiker auf diese Stelle geeinigt und daher auch die Namen hier Blutrinne. Hier soll dann nun das Blut von den geköpften Bauern hier gleich unterhalb von meinem Grundstück runtergeflossen sein. Von der Schule, dass praktisch sich die Bauern hier in der Region erhoben haben, in ganz Deutschland, haben sich hier getroffen, ja. Und der Wieser, der Kaiser, da ist keine Ahnung, praktisch, dann war praktisch oben in Bad Frankenhausen die Entscheidungsschlacht. Hier haben sie irgendwo gekämpft, ne? Thomas Münzer hat doch hier gekämpft. Thomas Münzer, genau. War das. Und dann gibt es in Bad Frankenhausen eine Blutrinne, nennt sich das, eine Hohle, da ist praktisch damals das ganze Blut runtergelaufen von den getöteten Bauern. Ne, vorher haben sie ja noch unterwegs noch Irrwege gehabt, oder was heißt Irrwege, die sind ja durchs Land gezogen, die Anhänger wurden immer mehr und eigentlich war da nur Bad Frankenhausen die Endstation, wo es dann zur Schlacht kam. Also dort oben hatten sie sich dann nochmal versammelt, es war ja 8000 Bauern und 8000 Soldaten und dann... Eine Abordnung von Philipp von Hessen kam ins gegnerische Lager und hat versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und hat immer ein paar Leute losgeschickt mit der weißen Fahne. Na, was machen die Bauern? Killen die ersten. Dann haben sie gleich noch zwei von den eigenen Leuten gekillt. Also auch noch, die eigentlich auch Waffenstillstand haben wollten. Na, und dann hat Philipp von Hessen gesagt, so, und jetzt drauf. Das Bauernheer hatte ja den Regenbogen im Banner. Also unter mit dem Regenbogen sind die ja in den Kampf gezogen. Und wie es die Geschichte besagt, haben sie sich hier oben formiert. Und just in dem Moment, wo sie angreifen wollten, ist ein Regenbogen entstanden, hier über dem Berg. Und dann haben das als gutes Zeichen gewertet. Und das, was man uns erzählt hat, ist, dass da Waffenstillstand ausgehandelt war und dann hätte Philipp von Hessen, macht ihn mit diesem Regenbogen so. Und dann muss man auch wissen, dass in Frankenhausen, weiß nicht, ob das mit dieser Abregnung vom Harz zu tun hat, also du hast wirklich Regenbogen, also das ist manchmal am Tag Stücker drei oder, also das ist wirklich ein ganz häufiges Phänomen. Also das gibt ganz oft Regenbögen da in der Gegend. Also regnet eben halt so vom Harz kommt, regnet sich das dann so ab. So sagt es ja auch die Legende. Und ich glaube, da wird durchaus was dran sein, dass er den Leuten erklärt hat, wir sind unverbundbar, Gott ist mit uns. Und dann war ja der Kampf. Und das war aber ein in dem Sinne ungleicher Kampf, weil ja die Herrschaften hatten ja ihre Kanonen mitgebracht. Die haben sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und als die ersten Toten auf einmal zu beklagen sind, als die Kugeln doch treffen und die Körper durchschlagen, in dem Moment merken die Leute, die dort oben in dieser Wagenburg versammelt sind, dass sie doch nicht unverwundbar sind. Dass sie sterben werden, sehr wahrscheinlich, bei dem Angriff, der auf sie zurollt. Du hast gesehen, dass die nicht in Waffen stehen und haben angegriffen und wurden dann überrumpelt. So ist die Geschichte. Ja. Und da haben sie halt Thomas Münzer gefangen genommen, dann wurde er dann überführt. Ich dächte jetzt nach Mühlhausen, aber bin mir nicht ganz so sicher. In der Stadt steht sogar eine Tafel, wo es drinnen steht. Ein Stückchen Stadtmauer ist so eine Tafel eingelassen an der Sparkasse. Ja, und dann ging das Gemetzle halt hier oben los. Wer ist Ludi? Ludi? Ludi wohnt Lothar Hörnig. Heißt er. Und er wohnt praktisch am Schlachtfeld. Ja, da ging es dann heimlich mehr. Na, ich sag, ich baue mir jetzt eine Hütte. Dann bin ich hochgegangen, weil das unser Grundstück war. Und dann habe ich einfach angefangen, habe mir ein Haus gebaut. Ja. Also die derzeit war ja nicht so, dass man sofort ein Haus bauen konnte. Ja. Da musste man erst mal Beton gab's. Genau. Und er ist ein Gartenbauer, also ein Tischler. Und hatte ich machen, dann ein Jahr Steine gesammelt von überall, dass man so viel wie man brauchte. Und dann haben wir das mit meinen Eltern, meinen Kumpels. Ja, und seitdem wohne ich hier oben. Und er hatte, wohnt in ein so ein fantastisches Ort, weil es tatsächlich, das ist am Rande von Schlachtberg, da oben. Ich habe nämlich, weil ich viel unterwegs bin auf dem Schlachtberg, Kugeln gefunden. Gewehrkugeln, richtige, so vom Vorderlader. Habe ich dann auch im Museum gesagt, hier, können Sie eine schwere Murmel, da könnt ihr mir mal sagen, was das ist. Na, wo hast du denn das gefunden? Ich habe am Schlachtberg gefunden, in einer ausgewaschenen Steinrinne, wo das Wasser runtergelaufen ist. Wunderbare Sicht über die ganze Tal, kann man sehr weit schauen. Und er ist ein Mensch, der sehr in Verbindung mit der Natur lebt. Da lagen zwei, also das sind Gewehrkugeln, sicherlich da von dieser Zeit. Wie sehen die aus? Das sind nur so kleine, runde Murmeln, wie wenn Kinder mit Glaswurmeln spielen, nur halt richtig aus Blei, richtig schwere Dinger sind das. Er ist ein Laufer, er macht Marathonen und er macht Barfußrennen. Und er wohnt in dieser schönen Gegend, wo angeblich einmal ein riesiger Schlacht war. Aber heute ist er friedlich irgendwie da oben. Hat man nicht groß nachgedacht, was bei dir, ja. Heute hätte ich mir ein Plateau gemacht und eine Jurte hingestellt. Ich würde gerne in einer Jurte leben. Schön, eine Rundjurte. Habe ich genug gesagt über ihn als Beschreibung? Auch beheizbar. Aber damals habe ich halt ein festes Haus gebaut. Lodi ist aber auch ein bisschen ein Apokalyptiker, oder? Total, total. Ja, er ist sehr leidenschaftlich, aber im Grunde auch Pessimist, oder? Er glaubt, dass... Er ist ein Umweltschutzaktivist. Also er glaubt, dass wir werden sehr schnell unsere Welt zerstören, wenn wir so weitermachen. Ja. Und er hat keine... Er schäme sich nicht, das einfach so zu sagen. So, sie, so, sie. Ich denke schon, dass man in dieser gesamten Zeit immer damit lebte, dass man dachte, irgendwann geht die Zeit zu Ende. Und dann ist die Frage, was kommt dann? So, sie, so, sie. Hast du schon auf der Uhr? Ja. Das klingt super. Das ist Ticken aufgenommen, ja. Die Frage der Apokalypse in der Theologie Münzers ist ja stark diskutiert worden. Besonders nachts hört man das sehr gut. Ohne Frage ist die Apokalypse in dieser gesamten Zeit eine... Stopp nochmal. Siehst du, er fragt mich, ob ich dann die Aufnahme stoppen kann. Weil er will sehr aufmerksam, dass er, was er sagt, ist sehr deutlich gesagt und präzise gesagt. Stopp bitte. Das Ticken, wenn man hier auf dem Schlosshof ist und kein anderes Geräusch ist mehr da. Dann, also der Hinschlag ist immer ein etwas anderer, das klingt so, sie. Was ist das für eine Uhr? Das ist ein Schloss in Kanawurf. Es ist eine sehr alte, naja, es ist nachgebaut. Ich glaube, ursprünglich ist von Renaissance-Zeiten. Naja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob tatsächlich nachgebaut oder einfach restauriert. Aber ja, es geht mit Gewichte. Und wenn man das ladet, das dauert, glaube ich, 24 Stunden. Ja, das ist laut. Für das Jahr 1525, als die Schlacht stattgefunden hat in Frankenhausen, gab es viele Prophezeiungen, auch vom Untergang der Welt, ne, und dass viel Blut vergossen werden wird. Und wer das überlebt, kann sich glücklich schätzen. Da gibt es einige Flugblätter, die diese astrologischen Vorhersagen wiedergeben. Die waren doch alle damals so sterntechnisch drauf. So astrologisch und horoskoptechnisch. Ich weiß, dass Melanchthon versucht hat, also der hat richtig sich mit der Mama von Luther, also hat er richtig angeschrieben, ob es denn nicht möglich sein kann, dass der Martin Luther nicht doch 14 Tage, ob es sich nicht doch falsch erinnert, weil er müsste doch eigentlich 14 Tage früher oder später irgendwie geboren, weil da gab es irgendeine gewisse Sternkonstellation. Und dann ging doch so gerade um die Zeit, ging doch das irgendwie mit unseren Kometen und dann so weltuntergangsmäßig, ne, jetzt hier wie mit 2012. Aber die Jungs haben das ja wirklich ernst gemeint. Muss ja eine fürchterliche Zeit gewesen sein. Was dann eine fürchterliche Armut in dieser Region, die Menschen zur Verzweiflung getrieben, gegen die Herren da aufgelehnt. Diese Menschen haben nicht mehr weiter gewusst. Das war keine einheitliche Führung. Die Leute hatten nichts zu essen. Das waren eigentlich Bauern, die auch verschuldet waren und mussten eigentlich ihren Zoll immer zahlen. Und konnten nicht mehr. Das war ja auch eine schwierige Zeit immer, zumindest. Oder auch, es war allgemein immer eine schwierige Zeit. Die Abgaben wurden ja immer erhöht. Dann mussten sie ihren Pflichtbeitrag leisten, entweder durch Arbeit oder auch andere Sachen. Und das wurde ja immer mehr. Und deshalb das Leibeigen, Lehen, der Lehen sozusagen. Und dadurch hat sich das aufgewiegelt, oder vielmehr wurde immer mehr, also die Unmut war immer mehr. Also ich weiß eigentlich nur, dass das deutschlandweit im Gange war und dass sich das über einen relativ großen Zeitraum erstreckt hat und anschwoll und wieder abschwoll und dass Bad Frankenhausen eigentlich nur eine von vielen Sachen gewesen ist. Ja. Und eigentlich so die Nummer, die dann der ganzen Sache das Rückgrat gebrochen hat. Ja, das ist hier passiert. Aber eigentlich war das eine deutschlandweite Bewegung, Aufstand der Bauern gegen ihre Junker. Ja. Aber viel mehr weiß ich auch nicht. Die Führer waren Münzer und Melanchthon. Das ist lange her. Wo hast du studiert? Ich habe in Dresden studiert. Und hat man das in der Schule studiert? Da war das nicht Thema, nein. Es gibt ja hier von Werner Tübke das Panoramagemälde. Hast du das schon angeschaut? Ich finde das grauenhaft. Ich finde auch Tübke einen völlig überbewerteten Maler. Aber... Weißt du, Panorama? Ja, das ist so ein rundes Ding. So ein rundes, wie soll ich sagen? Gebäude. Ja, so ein rundes Gebäude. Ja. Und da ist einer, der lässt sie rein. Ich weiß nicht, ob Sigmar da ist, Lenzens. Der macht da auch mit drin. Ja, ich weiß das nicht. Ja, ja. Herzlich willkommen im Panorama-Museum Bad Frankenhausen. In Ihrer Hand halten Sie einen Akustik-Guide, ein Gerät, das Sie während des Betrachtens von Werner Tübkes Monumentalbild begleiten wird. Frankenhausen. Da gibt es ein Wandbild von Tübke und da ist der Bauernkrieg dargestellt. Und da kann man sich das auch erklären lassen. Und da haben die so ein riesiges Panoramabild, was den Bauernkrieg so darstellt, gemacht. Also das ist unwahrscheinlich groß und bunt und beeindruckend und stellt es so ein bisschen dar, was da war. Ja, war beeindruckend. Beeindruckt viele, weil eben alles sehr genau zu erkennen ist. Und mich beeindruckt es nicht so sehr. Es ist riesig groß, ja, ich kann die Maße nicht, das ist ein richtiges Panoramagemälde. Also erstaunliche Dimensionen. Haben auch, ich weiß nicht, wie viele Maler daran gearbeitet. Der Entwurf ist von Tübke und dann waren ganz viele russische Maler hier, die daran mitgearbeitet haben. Nee, das war eine Handvoll Leute. 5 Leute waren es, glaube ich. Am Schluss waren es bloß noch 3 oder so. Am Anfang, glaube ich, 8. Und dann reduzierte sich das immer, weil die sich verschlissen haben. Und weil aber die Russen stimmte gar nicht. Nee, gar nicht. Die Russen haben die Leinwand geliefert. Weil in Wolgograd gibt es so ein großes Panorama Rodina Mach, also Mutterheimat. Mhm. Und also Wolgograd ist Stalingrad, ja. Ne? Zur Schlacht von Stalingrad. So ein Riesending. Und das ist, und ja. Die kennen sich aus mit solchen Leinwänden und wie man es macht und so. Die Leinwand kommt aus der Sowjetunion, aber russische Maler waren da nie. Das ist auch schön, wie sich aber das ist. Aber es ist lustig, aber die Geschichte, wie sich verbreitet. Ne? Also ja, ja. Das geht weiter und dann plötzlich sind russische Maler da und ja, das ist halt Mythos. So ein Russending, ne? Wer das ablehnt, für den ist das so ein Russending, ne? Schön. Da hat hier der Tübken, der hat hier malt. Tübke oder Tübken? Sie sagt Tübken, aber er heißt Tübke. Dieses Rundgemälde da oben, das Panorama, das spricht ja für sich. Ich denke mal, es kennt ja, es gibt sicher keinen, der es nicht kennt in der Region. Ich kenne es nicht. Ich bin noch nie drin gewesen. Ich traufe das Ding mit Verachtung. Warum? Da oben hat man Millionen verbaut, als wir hier noch auf die Straße geschissen haben, zu Deutsch gesagt. Dafür waren Gelder da. Für die Dorferneuerung nicht. Und deswegen gehe ich in das Ding nicht rein. Also heute noch zu sagen, ich gehe da nicht hin, weil dort ist so viel Geld geflossen und hier fehlt es am nötigsten. Das finde ich dann schon starrsinnig. Ja, als die das Ding gebaut haben, haben wir hier noch auf der Straße geschissen. Da war keine Wasserleitung in Könnerwurf, da war kein Geld da. Die Millionen da oben waren da. Das mag alles sein, und das wurde hier damals alles begrüßt und hochgehoben. Ja, aber nicht der ganze Bauernkrieg dargestellt. Aber die haben doch alle nicht zu der Zeit gelebt. Und das ist doch das hat jetzt mit dem Bauernkrieg gar nichts zu tun. Ich habe was gegen das Elefantenscheißhaus. Das stört mich aber nicht. Ich wohne in Kannerhof. Na ja, das braucht dich doch nicht zu stören. Und Umgebung. Also das mich stört das auch nicht. Mich stört das, dass sie das Ding gebaut haben, dass dafür Gelder da waren für so einen Mist. Ja. Mag sein, dass auf dem Land solche Sachen länger nachwirken. Kann man sagen, es passieren so viele, auch jetzt noch schlimme Sachen im Naturschutz, wo ich dann sagen kann, dass dieses Objekt eigentlich okay ist, dass es jetzt da steht. Und es hat ja auch was für die Gegend. Ich meine, es ist ja auch, es kommen Leute von weit her, ja. Wird viel befahren. Man sieht es an der Straße, wie es befahren wird, ja. Es ist nichts mehr da von der Straße, sie ist. Aber die Stadt hat gesagt, es wird jetzt, irgendwann wird es wohl gemacht. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen Schlängelinien fahren, das geht aber auch. Ach, da kann ich mich an eine Episode erinnern, wo das Bild eingeweiht wurde. Das war so in den letzten Zügen der DDR. Ja. Und da mussten wir alle nach Esperstedt an die Straße, weil Oldesleben ist ja nicht an der Straße gelegen. Und da mussten wir dorthin, oder unsere Kinder damals, und mussten winken, weil die Frau Honecker auf das zu dem Panorama eingeladen war. Und da kann ich mich nur noch erinnern, meine Söhne, Papa, da gehen wir nicht hin, wir wollen da nicht hin. Da habe ich gesagt, nein, eure Klasse, eure Schule, wir müssen da hin. Und da ist sie dann vorbeigefahren, das war ja nur ein Bruchteil von Sekunden, wo die gesehen hat. Da hast du nur eine grauhaarige Frau drin sitzen sehen, die ganz stur, also blau-grau, genau, die dann stur nach vorne geguckt hat und eiskalt und hat nicht mal die Hand gehoben, irgendwo zu winken oder irgendwas, gar nichts. Das war so frustig, diese Situation da an der Straße. Das ist mir so markant noch in Erinnerung. Also Folgendes. Ich bin hier am 1. März 1989 habe ich hier angefangen. Und im September, glaube ich, 21. oder, naja, kriegten wir alle eine Einladung zur Eröffnung. Und da hörte ich ja nur immer, dass die Stadt Bad Frankenhausen ja mit Stasi-Leuten ja nun voll war. War ja nun alles in den Straßen, überall sollen die da rumgehen. Das erzählte man. Und ich war dazu, die Einladung, wurden ja die Führung. Und ich habe mir dieses Bild eingesehen. Ich war ja erst mal kolossal beeindruckt von diesem Bild, wenn man da hinkommt. Und habe... Weil immer zu dieser Zeit, der Untergang der DDR, Ich habe gesagt, hier hat der Tübke hat hier den Untergang der DDR mit dargestellt. Das waren meine Gedanken. Und ich hatte dann mal die Möglichkeit, bei einer Veranstaltung den Herrn Tübke daraufhin anzusprechen und sage, Herr Tübke, an diesem Tag, wo ich da war, war ich der Meinung, Sie haben den Untergang der DDR dort gemacht. Nee, sagt er, das war, ab da haben Sie was anderes gesehen, als was ich da wollte und so weiter. Aber das könnte sein, September 89, alles brodelte. Für mich war es klar, er hat das so gewollt und das haben die nicht gemerkt. Aber es war nicht so. Vor knapp 500 Jahren fand an diesem Ort die letzte Entscheidungsschlacht des Deutschen Bauernkrieges im Thüringer Raum statt. Etwa 6000 Aufständische verloren am 15. Mai 1525 auf dem heutigen Schlachtberg ihr Leben. Und ihr wortgewaltiger Führer, der Theologe Thomas Müntzer, wurde gefangen genommen und einige Tage später, am 27. Mai, vor den Toren der freien Reichsstadt Mühlhausen hingerichtet. Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts entstand die Idee, an diesem Ort eine Gedenkstätte zu errichten. Also mit dem Zug, der fährt ja nicht von hier, der fährt ja von da hinten. Das ist dann Richtung Magdeburg, die Ecke dann schon. Ja. Heldrum ist auch so ungefähr. Heldrum. Da komme ich immer mit dem Bus dann immer her, wenn ich herfahre. Was treiben die Bauern heute eigentlich dort? Ja, die machen sich Sorgen, weil das letzte Problem war den Bau von einer großen Schweinemastanlage. Und hier sollte die Schweinemast hin. Direkt hier. Man wollte hier eine Schweinemastanlage bauen für 8.640 Mastschweine. Ich habe versucht, Leute, die davor waren, zu treffen. Und eine war der Bürgermeister von Aldrungen. Aber er wollte nicht mit mir sprechen. Und Klaus Mehle, er war die Einzige, die... Er hat gesagt, ich bin davor, ich will darüber reden. Und da gibt es jetzt Gegenwind gegen diese Anlage. Und sonst, die waren alle dagegen. Und ich war auch bei dieser Pfarrerhaussammlung. Und da, ja, die haben sich gefreut, weil im Grunde diese Schweinemastanlage dann kommen nicht. Also wir haben ja eine Landwirtschaft, die reicht. Und was er jetzt hier bauen wollte, das ist reine Massentierhaltung. Ja? Und vor allen Dingen, das ist ja 1600 Tiere. Die Genehmigung erweiterungsfähig. Also hier wäre irgendwann mal ein 20.000er Stall gestanden, ja, wenn das jetzt nicht so passiert wäre. Das ist Quatsch. Das waren diese, wissen Sie, es ist so viel Unfug erzählt worden. Das ist immer das Schlimme. Man kann oder man sollte eigentlich immer in Ruhe diskutieren und sollte die Argumente sollte man sich anhören und dann darüber diskutieren. Es ist auf dieser Strecke keine Diskussion möglich. Das ist eigentlich Unfug. Wir müssten eigentlich sagen, okay, hier eine Schweinemast, dort eine Schweinemast, Wald abholzen, Gift drauf sprühen, Meere alles verklappen, alles breit machen, bis es den Super-GAU gibt, bis es alles umgibt, bis wir alle tot sind. So. Und dann kann sich die Natur wieder erholen, dann sind wir nicht mehr da. Das wäre Naturschutz, ja, aber naja. Dann diese Argumente, wenn Sie da mit den Argumenten kommen, gülle nicht das Problem. Dass die Luftverschmutzung oder was Sie da sagen, in Bad Frankenhausen würden die Kurgäste wegziehen, absoluter Schwachsinn. Das ist Unsinn, ist das. Ja, also die Anlage sollte ja noch eine Luftwäsche bekommen. Da sollten 98% des Stickstoffs ausgewaschen werden aus der Luft. Also überhaupt keine, von dieser Seite keine Umweltbelastung. Aber dann können Sie mit den Leuten nicht argumentieren. Das ist so. Eine Schweinemastanlage mit 8.600 Plätzen, die hat dann aber einen Jahresdurchlauf von ein paar 20.000 Schweinen, weil die so einen 2,5 Rhythmus haben oder irgendwas. Eine Güllelager, Tank und es sollte, glaube ich, noch eine kleine Biogasanlage auch gleich noch alles hin. Das wurde so nachgereicht. Und hier drunter ist ja eigentlich auch einer der größten Trinkwasserleiter des Gifhäuserkreises. Der läuft im Prinzip unterirdisch hier drunter durch Richtung Adern. Wenn, was weiß ich, wenn hier ein Rohr platzt und die Pisse läuft dann rein, dann ist es so, wie es ist. Ne? Dieser Mann, der dort bauen wollte, ja, der hat ja hier Schweine gehabt und wollte durch eine Wertschöpfung die Arbeitsplätze, die er hat, der hat ja 42 Leute beschäftigt schon in anderen Bereichen, mehr oder weniger absichern. Durch diese Anlage hätte er also einen Verelungsprozess durchführen können und dadurch wäre er stabiler geworden. Er hat mehr oder weniger das Handtuch geworfen. Er ist wieder zurückgegangen in die Altbundesländer, Nordrhein-Westfalen, wenn ich richtig informiert bin, und hat gesagt, na, wenn Sie mich hier nicht wollen, dann bleibe ich nicht hier. Ich meine, die hat das jemand anders übergeben, aber hat nicht weiter investiert. Und da ist weg. Er will ja gar nicht mehr bauen. Ja, das passt eigentlich zu Thomas Münzer. Kleines gallisches Dorf. Das passt Zänkisches. Ja. Nein, nicht zänkisch. Kleines gallisches Dorf. Das passt auch zu Italien. So ein bisschen Asterix und Obelix. Also so schnell lassen wir uns hier nicht unterkriegen. Kein X von U vormachen, wir wehren uns erstmal. Das Gericht gab damit einer Klage des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. statt. Ja, sie liest ein Dokument, ein Verfahren, ein Urteil, oder? Ja, genau, sie liest ein Urteil. Ja. Formelles Urteil, deine Briefe, die bekommen haben. Zur Begründung stützt seine Entscheidung vor allem darauf, dass die Behörde eine notwendige Vorprüfung nicht vollständig... Dieser Investor kommt aus Holland. In Holland haben sie es natürlich schon mitbekommen, dass das... diese großen Mastanlagen Probleme bereiten. Ich kenne den Mann, habe ich dann nur kennengelernt, weil wir dann mal ins Gespräch gekommen sind. Man hat dann auch behauptet, der Bürgermeister und ich hätten dann irgendwie welche finanziellen Vorteile. Absoluter Schwachsinn. Aber wenn solche Gerüchte gestreut werden, wird es problematisch, darüber zu diskutieren. Gülle wird produziert, Gestank wird produziert, Anfahrtswege müssen geschaffen werden. Es sind ja nicht nur 3 Schweine, die da stehen, es sind ja Tausende von Schweinen, die dort gehalten werden, auf engstem Raum. Engsten Raum. Das ist eine Schweinerei. Nicht wegen dem Schwein, das ist eine Schweinerei. Den möchte ich mal sehen, der sein ganzes Leben lang auf 2 Quadratmetern irgendwo, das gibt nicht mal einen Gefangener, der an Einzelhaft kommt, hat so wenig. Münzers Land. Du. Collagen aus einem deutschen Abseits. Den Tag. Den. Feature von Alessandro Bosetti. Denn. Der Winter war lang genug und kalt. Mit Dank an das Künstlerhaus Thüringen, Schloss Kannawurf und die Mühlhäuser Museen. Da ist ja viel los. Ja. Im Originalton hörten Sie Susanne Wendt, Frau Marla, Thomas Blase, Lothar Ludi Hörning, Roland Lange, Klaus Mehle, Thomas Müller und viele andere. Wir haben doch genug Kaffee dessen. Sprecher Axel Thielmann. Was soll man heim alleine? Redaktion Tobias Barth. Schnitt und Ton Hans-Peter Runert und Holger Klimchen. Regie der Autor. So, machen Sie es gut. Was anderes kann ich Ihnen leider nicht berichten. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.